20. Können Sie die Nasale schon gut aussprechen? Hier haben Sie noch einmal Gelegenheit, sie zu üben. Sprechen Sie in den Pausen. Guimarães, Santarém, Santiago do Cacém, Jerusalém, Estreito de Magalhães.